an. Auf diesem Bild vor mir träume mich dann zu dir zurück. Du hast nichts an, du stehst ganz wild vor mir. Fass mich jetzt an, du willst es nicht. In deinem Zimmer brennt noch Licht, du stehst am Fenster. Ich seh dich, doch du siehst mich nicht in diesem Licht. Ich habe dich so sehr geliebt, jetzt denk an gestern. Ich fühl dich noch, du fühlst mich nicht. Was ist geschehen? Ich geh jetzt heim. Du hast das Licht gelöscht. Morgen werd ich dich wiedersehen. Ich habe Angst, dass du den Weg verlierst. Im Dunkeln der Nacht dich Sehnsucht quält. In deinem Zimmer brennt noch Licht, du stehst am Fenster. Ich seh dich, doch du siehst mich nicht in diesem Licht. Ich habe dich so sehr geliebt, jetzt denk an gestern. Ich fühl dich noch, du fühlst mich nicht, was ist geschehen? Noch Licht, du stehst am Fenster.